Aufgabe 5a. 1. Ich bin ledig, aber ich habe einen Freund, der heißt Peter. 2. Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Manja. 3. Ich bin verheiratet, aber mein Mann und ich sind getrennt. 4. Ich bin geschieden.